Der Prozess Talaat Pascha. Hörspiel von Kai Krehn. Nach dem stenografischen Bericht über die Verhandlung gegen den des Mordes an Talaat Pascha angeklagten armenischen Studenten Solomon Telerjan vor dem Schwurgericht des Landgerichts Römisch III zu Berlin am 2. und 3. Juni 1921. Der angebliche Student der Mechanik Solomon Telerjan wird angeklagt, am 15. März 1921 zu Charlottenburg den früheren türkischen Großwesir Talaat Pascha vorsätzlich getötet und die Tötung mit Überlegung ausgeführt zu haben. Die Besetzung des Gerichts: Vorsitzender Landgerichtsdirektor Dr. Lehmberg. Vertreter der Anklage: Erster Staatsanwalt Gollnick. Verteidiger: Geheimer Justizrat Dr. Adolf von Gordon. Der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Lehmberg, eröffnet am 2. Juni 1921 vormittags 9.15 Uhr die Verhandlung. Hierauf wird durch Auslosung die Geschworenenbank gebildet. Die Geschworenen leisten jeder einzeln den Eid. Wir treten nun in die Verhandlung der Sache ein und schreiten zur Vernehmung des Angeklagten und zur Feststellung seiner persönlichen Verhältnisse. Ist es richtig, Angeklagter, dass Sie am 2. April 1897 geboren sind? Ja. Welchen Beruf hatten Ihre Eltern? Mein Vater war Kaufmann. Wo lebten Sie? In Pakaric. Und dann? Später? Als ich 2 oder 3 Jahre alt war, zogen meine Eltern nach Erzincan. Das ist im Osten von Anatolien. Wie viele Geschwister hatten Sie? 2 Brüder und 3 Schwestern. Lebten die Eltern in guten Vermögensverhältnissen? Ja, in sehr guten. Waren Sie durch den Weltkrieg in Mitleidenschaft gezogen? Bis zu den Massakern ist die Familie nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Nur waren die Geschäfte ein wenig stiller geworden. Wurden Sie durch diese Massaker in Erzincan vollkommen überrascht oder gab es schon vorher Anzeichen dafür? Wir waren der Meinung, dass Massaker stattfinden würden, weil immer die Nachricht umlief, dass Menschen getötet worden sind. Gab es über diese Massaker irgendwelche Auffassungen? Was wurde darüber gesprochen? Warum fanden sie statt? Es hat immer Massaker gegeben. Schon als ich geboren wurde. Und als ich mit meinen Eltern nach Erzincan übersiedelte. Wissen Sie aus Gesprächen im Elternhaus etwas über die Ursachen der Massaker? Man sagte mir damals, dass es religiöse und politische Gründe wären. 23. November 1915. Depesche an die Präfektur von Aleppo. Rotten Sie mit geheimen Mitteln jeden Armenier der östlichen Provinzen aus, den Sie in Ihrem Gebiete finden sollten. Gezeichnet Minister des Innern, Talaat. Wir wünschen nun eingehend von dem Angeklagten zu hören, was seine Familie erlebt hat. Nachdem im Jahre 1914 der Krieg angefangen hatte und die armenischen Soldaten eingezogen wurden, da kam 1915 im Monat Mai die Nachricht, dass die Schulen geschlossen werden müssten und dass die angesehenen Personen der Stadt und die Lehrer in Lager verschickt werden sollten. Als diese Kolonnen weggebracht wurden, kamen Gerüchte auf, dass die früher Deportierten schon getötet worden seien. Anfang Juni wurde der Befehl gegeben, die Bevölkerung solle sich bereithalten, die Stadt zu verlassen. Man benachrichtigte uns auch, dass alle Geld- und Wertsachen bei den Behörden zur Aufbewahrung abgegeben werden könnten. 3 Tage später wurde die armenische Bevölkerung am frühen Morgen aus der Stadt herausgebracht. In Karawanen und Kolonnen ging dann der Zug vorwärts. Wie viele Tage sind Sie marschiert? Ich weiß es nicht. Am ersten Tag schon nach dem Auszug aus der Stadt wurden meine Eltern getötet. Wie kam es zum Tod Ihrer Eltern? Als sich die Kolonne eine Strecke von der Stadt entfernt hatte, wurde Halt geboten. Die Gendarmen fingen an zu plündern und versuchten, das Geld und die Wertsachen der Deportierten zu bekommen. Womit wurde das begründet? Das wurde nicht gesagt. In der ganzen Welt gibt es dafür keine Erklärung. Wie wurden nun die Eltern getötet? Bei der Plünderung bekamen wir Gewehrfeuer von vorn in die Kolonne. Einer von den Gendarmen schleppte dann meine Schwester weg. Und meine Mutter schrie, ich will mit Blindheit geschlagen sein. Ich kann mich an diesen Tag nicht mehr erinnern. Ich will an diesen Tag nicht mehr erinnert werden. Ich will lieber jetzt sterben, als diesen schwarzen Tag noch länger zu schildern. Die allgemeine Deportation wurde vom Jungtürkischen Komitee beschlossen, durch Talaat Pascha als Minister des Innern, andererseits wohl auch durch Enver Pascha als Kriegsminister angeordnet und mit Hilfe der Organisation des Jungtürkischen Komitees durchgeführt. Die Deportation, die wohl schon im April 1915 beschlossen wurde, betraf die gesamte armenische Bevölkerung der Türkei, mit geringen Ausnahmen, die ich noch nennen werde. Die Bevölkerung der Türkei zählte vor dem Kriege 1.850.000 Armenier. Die armenische Bevölkerung verteilte sich auf die europäische Türkei und auf die asiatische Türkei. Die gesamte armenische Bevölkerung von Anatolien ist auf obrigkeitlichen Befehl deportiert worden an den Nord- und Ostrand der mesopotamischen Wüste nach Deir ez-Zor, Raqqa, Meskene, Ras ul-Am bis nach Mosul hin. Es sind schätzungsweise deportiert worden 1.400.000 Armenier. Ich kann darüber nicht sprechen, weil ich alles noch einmal nachfühle, immer wieder. Man hat alles fortgeschleppt und auch mich geschlagen. Dann sah ich, wie der Schädel meines Bruders mit einem Beil gespalten wurde. Die Schwester wurde weggeschleppt. Kam sie wieder? Ja, meine Schwester wurde weggeschleppt und vergewaltigt. Ist sie nicht wiedergekommen? Nein. Wer hat ihrem Bruder mit dem Beil den Schädel gespalten? Als die Soldaten und die Gendarmen mit dem Massaker begannen, kam auch der Pöbel hinzu. Da wurde dem jüngsten Bruder der Schädel gespalten. Die Mutter ist gefallen. Wodurch? Ich weiß nicht wodurch. Ob durch eine Kugel oder durch etwas anderes. Wo war der Vater? Ich habe den Vater nicht gesehen. Er war weiter vorn, wo auch ein Kampf war. Was haben Sie selbst gemacht? Ich fühlte einen Schlag auf dem Kopf und bin dann gefallen. Was nachher war, weiß ich nicht. Blieben Sie an der Stelle liegen, wo das Blutbad passierte? Wie lange ich dort gelegen habe, weiß ich nicht. Vielleicht 2 Tage. Als ich wach wurde, sah ich in der Nähe viele Leichen, denn die ganze Karawane ist damals umgekommen. Ich habe sehr lange Reihen von Leichnamen gesehen. Haben Sie festgestellt, ob sich unter den Leichen Ihre Eltern und Geschwister befanden? Ich sah die Leiche meiner Mutter auf dem Gesicht liegen und die Leiche meines Bruders lag auf mir. Mehr konnte ich nicht feststellen. Was haben Sie getan, als Sie aufwachten? Als ich aufstand, sah ich, dass mein Bein und mein Arm verwundet war. Sie sagten, es hätte sich auch Pöbel eingefunden. Was meinen Sie damit? Die türkische Bevölkerung von Erzincan. Die hatte sich da eingefunden und hat auch an dem Massaker teilgenommen. Ich weiß nur, als die Gendarmen angefangen haben zu töten, kam auch die Bevölkerung dazu. Haben Sie seit dem Tag die Eltern nicht wieder gesehen? Nein. Und die Geschwister? Nein, auch nicht. In den ersten Monaten des Krieges sah zwischen Jungtürken und Armeniern alles friedlich aus. Die Führer waren befreundet und unterstützten sich gegenseitig bei den Walilen. Dann wurden plötzlich in der Nacht vom 24. auf den 25. April 1915 zur Überraschung von ganz Konstantinopel 235 Intellektuelle der besten armenischen Gesellschaft verhaftet und nach Kleinasien deportiert. In den nächsten Tagen kamen noch ein paar hundert hinzu, im Ganzen waren es gegen 600, von denen nur 15 mit dem Leben davonkamen. Es war die armenische Intelligenz von Konstantinopel. Das armenische Parlamentsmitglied Vardgis, ein persönlicher Freund von Talaat, war noch auf freiem Fuß geblieben. Er ging zu Talaat, um zu fragen, was eigentlich vorläge. Talaat sagte zu Vardgis: In den Tagen unserer Schwäche seid ihr uns an die Kehle gefahren und habt die armenische Reformfrage aufgeworfen. Darum werden wir jetzt die Gunst der Stunde nutzen, um euer Volk derart zu zerstreuen, dass ihr euch für 50 Jahre den Gedanken an Reformen aus dem Kopf schlagt. Vardgis erwiderte: Also beabsichtigt man, die Massaker Abdulhamids von 1895-96 fortzusetzen? Talaat antwortete: Ja. Nun waren sie doch mittel- und hilflos. Was haben sie gemacht? Ich bin dann in ein Dorf im Gebirge gegangen. Eine alte Frau hat mich beherbergt und als die Wunden geheilt waren, hat man mir gesagt, dass man mich nicht weiter behalten kann, weil diejenigen, die Armenier bei sich hätten, mit dem Tode bestraft würden. Waren das Landsleute, wo sie beherbergt wurden? Kurden. Und wohin sind sie von dort gegangen? Es sind sehr gute Leute gewesen und die Kurden haben mir geraten, nach Persien zu gehen. Ungefähr 2 Monate war ich unter den Kurden in Dersim. 2 andere sind zu mir gestoßen und dadurch habe ich erfahren, dass ein Massaker in Harput stattgefunden hat. Wir gingen durch das Gebirge dann nach Persien. Am Tage schliefen wir und in der Nacht liefen wir immer weiter. Das hat ungefähr 2 Monate gedauert. In Persien wurde ich krank und blieb in Salmas. In Salmas bin ich ungefähr 1 Jahr geblieben. Was haben Sie dort getrieben? Als ich ankam, ging ich zur armenischen Kirche. Man hat mir Kleidung, Essen und auch Geld gegeben. Mein Kamerad hat mich dann verlassen und hat mich einem armenischen Kaufmann empfohlen. Der hat mich in seinen Laden genommen, um ihm zu helfen. Wohin sind Sie dann gegangen? Als die Nachricht kam, dass Erzincan von den Russen erobert worden ist, da wollte ich dorthin zurück, um nach meinen Verwandten zu suchen. Außerdem wusste ich, dass zu Hause noch Geld war. Das wollte ich holen. Wann sind Sie wieder in Erzincan eingetroffen? Ende 1916. Was haben Sie dort vorgefunden? Als ich ankam, fand ich alle Türen zerschlagen. Ein Teil des Hauses war zerstört und als ich ins Haus kam, bin ich hingefallen. Ohnmächtig? Ja, ich war bewusstlos. Es folgt nunmehr die Vernehmung des medizinischen Sachverständigen, Geheimer Medizinalrat, Gerichtsarzt Dr. Robert Störmer, 57 Jahre alt, evangelisch Berlin. Meine Herren, ich habe im Auftrage der Staatsanwaltschaft und des Herrn Untersuchungsrichters den Angeklagten nach seinem Vorleben befragt und körperlich genau untersucht. Er ist nie ernstlich krank gewesen bis zum Jahre 1915, wo er Augenzeuge der heute erörterten Massaker war. Im Jahre 1917 kehrte er nach Erzincan zurück und fand diese Stadt verwüstet und sein Elternhaus in Trümmern. Und bei diesem Eindruck hatte er einen ersten und schweren epileptischen Anfall. Der Angeklagte ist von mir genau befragt worden, wie oft die Anfälle kamen, und ich habe sie mir im Einzelnen schildern lassen. Meiner innersten Überzeugung nach leidet der Angeklagte an einer Epilepsie, die sein Seelenorgan ergriffen hat. Wenn man aber sagen soll, dass die freie Willensbestimmung ausgeschlossen worden wäre, so müsste ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Tat und der Krankheit herzustellen sein. Diesen kann ich aber nicht finden. Denn zur Zeit der Tat, am 15. März, 11 Uhr vormittags, befand sich der Angeklagte weder in einem epileptischen Krampfzustand noch in einem Dämmerzustand. Angeklagter, hat dieser bewusstlose Zustand, als Sie im Haus Ihrer Eltern zusammengebrochen sind, lange gedauert? Ich kann nicht sagen, wie lange. Als ich wieder zu mir kam, ging ich zu 2 armenischen Familien, die zum Islam bekehrt waren. Es waren die einzigen, die in der ganzen Stadt gerettet worden waren. Haben Sie noch etwas im Elternhaus gefunden? Ich habe verschiedene Gerätschaften gefunden. Sonst war alles verbrannt und fort. Es war aber noch Geld da, das in der Erde vergraben war. Wie viel Geld fanden Sie vor? 4.800 türkische Pfund. Die haben Sie an sich genommen? Jawohl. Wohin sind Sie dann gegangen? Nach Tiflis. Was haben Sie dort gemacht? Dort habe ich die Schule besucht, um die russische Sprache zu lernen. Wann verließen Sie Tiflis? Anfang 1919, vielleicht im Februar. Wohin gingen Sie dann? Nach Konstantinopel. Was trieben Sie dort? Ich habe Annoncen in die Zeitungen gesetzt und wollte dadurch meine Verwandten suchen und ausfindig machen, die sich vielleicht von Mesopotamien aus gerettet hatten. Wohin sind Sie dann gegangen? Nach Saloniki. Und dann? Nach Serbien. Und dann? Nach Saloniki. Und dann? Von Saloniki nach Paris. Und dann? Nach Genf. Und von Genf nach Berlin. Haben Sie keinen bestimmten Lebensplan gehabt? Weshalb sind Sie so viel herumgereist? Ich wollte studieren. Aber meine Gedanken waren immer in Wirrwarr und ich wollte mich nirgends festsetzen und aufhalten, weil ich keine Neigung zu einem bestimmten Beruf hatte. Wie oft haben sich diese Anfälle, die Sie zum ersten Male hatten, als Sie Ihr Elternhaus wiedersahen, wiederholt? In Erzincan habe ich 2 Anfälle gehabt. Wenn mir die Bilder der Massaker vor Augen getreten sind, dann kamen diese Anfälle. Haben Sie während Ihres Aufenthaltes in Serbien, Konstantinopel und Saloniki wieder solche Anfälle gehabt? Ja. 15. September 1915. Depesche an die Präfektur von Aleppo. Es ist bereits mitgeteilt worden, dass die Regierung auf Befehl des Cemret beschlossen hat, alle Armenier, die in der Türkei wohnen, gänzlich auszurotten. Diejenigen, die sich diesem Befehl und diesem Beschluss widersetzen, verlieren ihre Staatsangehörigkeit, ohne Rücksicht auf Frauen, Kinder und Kranke. So tragisch die Mittel der Ausrottung auch sein mögen, ist, ohne auf die Gefühle des Gewissens zu hören, ihrem Dasein ein Ende zu machen. Gezeichnet Minister des Innern, Talat. Angeklagter, wann haben Sie die Überzeugung gewonnen, dass Talat Pascha der Urheber der Massaker war? Als ich in Konstantinopel war, habe ich das aus den Zeitungen ersehen. Haben Sie schon damals den Gedanken gefasst, sich an diesem Manne zu rächen? Nein. Herr Verteidiger? Ich möchte die Frage an den Angeklagten richten, ob er in den Zeitungen gelesen hat, dass Talat Pascha wegen dieser Gräuel vor dem Kriegsgericht in Konstantinopel zum Tode verurteilt war. Ich habe es gelesen. Und war in Konstantinopel, als Kemal, einer der Urheber der Massaker, aufgehängt wurde. Die Zeitungen haben damals geschrieben, dass Talaat und Enver Pascha auch zum Tode verurteilt worden sind. Es ist richtig, was der Herr Verteidiger sagt, dass ein solches Todesurteil gefällt worden ist. Doch muss ich nicht nur in meiner Funktion als Staatsanwalt darauf hinweisen, dass das geschehen ist, nachdem eine ganz andere Regierung in Konstantinopel ans Ruder gekommen war. Nach dem Zusammenbruch der Türkei, als Konstantinopel sich unter den englischen Schiffskanonen befand. Ich überlasse es dem Gerichtshof zu beurteilen, wie schwer dieses Todesurteil wiegt. Als Haupturheber der Massaker wurden am 5. Juli 1919 in Konstantinopel in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Talaat, Enver, Cemal und Dr. Nazim. Die Durchführung der Vernichtungsmaßregel gegen die Armenier wurde dadurch sichergestellt, dass von Konstantinopel aus die Wallis, Mutisarifs und Kaimakams, das heißt die türkischen Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten und Landräte mit der Ausführung betraut wurden. Beamte, die sich weigerten, wurden abgesetzt. Vom Kommandeur des 3. Armeekorps wurde Befehl gegeben, dass jeder Türke, der Armenier unterstütze, vor seinem Hause getötet werden und sein Haus verbrannt werden sollte. Wenn Beamte sich irgendeiner Unterstützung der Armenier schuldig machten, so sollten sie entlassen und vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Von der ursprünglichen Zahl von 1.850.000 Armeniern sind etwa 1.400.000 deportiert worden. Es bleiben 450.000. Davon sind etwa 200.000 von der Verschickung ausgenommen worden, in der Hauptsache die Stadtbevölkerung von Konstantinopel, Smyrna und Aleppo. Ich möchte nun zunächst den Eröffnungsbeschluss zur Verlesung bringen. Der angebliche Student der Mechanik, Solomon Telerjan, türkischer Staatsangehöriger, armenischer Protestant, wird angeklagt, am 15. März 1921 zu Charlottenburg den früheren türkischen Großvezier Talaat Pascha vorsätzlich getötet und die Tötung mit Überlegung ausgeführt zu haben. Verbrechen nach § 211 Strafgesetzbuch. Die Untersuchungshaft dauert aus den bisherigen Gründen fort. Berlin, den 16. April 1921. Wenn Sie diese Beschuldigung mit Ja oder Nein beantworten sollen, welche Antwort würden Sie dann geben? Nein. Ich bitte den Angeklagten, fragen zu dürfen, weshalb er sich nicht für schuldig hält. Ich halte mich nicht für schuldig, weil mein Gewissen ruhig ist. Weshalb ist Ihr Gewissen ruhig? Ich habe einen Menschen getötet. Aber ein Mörder bin ich nicht. Sie sagen, Sie haben keine Gewissensbisse. Ihr Gewissen sei rein. Sie machen sich keine Vorwürfe. Aber Sie müssen sich doch fragen, haben Sie denn den Talaat Pascha töten wollen? Diese Frage verstehe ich nicht. Ich habe ihn doch getötet. Ob Sie den Plan gehabt haben? Ich habe keinen Plan gehabt. Wann ist in Ihnen der Gedanke wach geworden? Ungefähr 2 Wochen vor der Tat fühlte ich mich schlecht. Und die Bilder der Massaker kamen mir wieder vor Augen. Ich sah die Leiche meiner Mutter. Diese Leiche ist aufgestanden und zu mir herangetreten. Und hat gesagt, du hast gesehen, dass Talaat hier ist. Und du bist ganz gleichgültig. Du bist nicht mehr mein Sohn. Was haben Sie nun getan? Ich bin plötzlich wach geworden und habe den Entschluss gefasst, den Mann zu töten. Zeuge Ervant Apelyan, Sekretär beim armenischen Generalkonsulat, Berlin, 23 Jahre alt, armenisch-gregorianische Kirche. Sie haben mit dem Angeklagten zusammen in der Augsburger Straße bei Frau Stellbaum gewohnt und sind mit ihm befreundet? Jawohl. Waren Sie täglich mit dem Angeklagten zusammen? Wir haben zusammen gewohnt. Eines Tages sagte er mir, er wolle studieren und Techniker werden. Ich dachte mir nichts weiter dabei. Einmal in der Tanzstunde stürzte er zu Boden. Seine Krämpfe dauerten etwa 5 bis 10 Minuten. Nachher kam er wieder zu sich und wollte nach Hause fahren. Sie haben keine weiteren Krankheitsanfälle epileptischer Natur gesehen, außer in der Tanzstunde? Er hat noch verschiedene Male in der Wohnung und einmal auf der Treppe solche Anfälle gehabt. Ich war aber nicht zugegen. Er hat davon gesprochen. Haben Sie darüber gesprochen, dass sich Talaat in Berlin aufhielt? Und dass man ihm etwas antun müsse? Nein. Hat er niemals von der Absicht gesprochen, Talaat zu töten? Nein. Hat er Ihnen auch nicht mitgeteilt, dass er den Talaat auf der Straße gesehen hätte? Nein. Auch sonst hat Telerjan den Namen Talaat nicht genannt. Es ist doch auffällig, wenn Sie sagen, dass Sie über die Massaker nicht sprachen, dass gerade er, der so stark davon betroffen war, das Thema nicht anschlug. Einmal lasen wir das Buch von Dr. Lepsius über Armenien. Da riss er mir das Buch aus der Hand und sagte, lass, wir wollen die alten Wunden nicht aufreißen. Betrachtete man in Ihren Kreisen Talaat Pascha als den einzigen Verantwortlichen für die armenischen Gräuel? Ich verstehe nicht, dass keiner der Armenier sich hier bemühte, Näheres festzustellen, wenn man glaubte, dass der Urheber dieser Gräuel in Berlin sei. Hat sich denn kein Mensch darum gekümmert? Es musste das doch von großem Interesse für Sie sein. Ich habe nicht gewusst, dass Talaat in Berlin ist. 18. November 1915. Depesche an die Präfektur von Aleppo. Sie haben dafür zu sorgen, dass beim Abzug der Armenier aus den Städten, Flecken und Sammelpunkten Dinge, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnten, nicht vorkommen. Vom Gesichtspunkt der aktuellen Politik ist es von äußerster Wichtigkeit, dass die dort sich aufhaltenden Fremden davon überzeugt sind, dass die Deportation nur einen Aufenthaltswechsel bezweckt. Aus diesem Grunde ist es vorläufig wichtig, zum Scheine mit Milde zu verfahren und die bekannten Mittel nur an geeigneten Orten anzuwenden. Gezeichnet Minister des Innern, Talaat. Angeklagter, Sie sind am 5. März in die Hardenbergstraße 37 bei Frau Dittmann eingezogen. Aus welchen Gründen? Als mir die Mutter erschienen war, habe ich den Entschluss gefasst, Talaat zu töten. Aus diesem Grund bin ich in die Hardenbergstraße gezogen. Und von diesem Zeitpunkt an haben Sie den Gedanken in die Tat umzusetzen gesucht? Nach meinem Umzug habe ich den Gedanken wieder fallen lassen. Ich denke, Sie sind gerade, weil Ihnen die Mutter vorhielt, dass Sie indifferent seien, in die Hardenbergstraße gezogen. Ich habe Bedenken bekommen. Ich habe mich gefragt, wie kannst du einen Menschen töten? Sie haben sich gefragt, wie Sie imstande sein könnten, den Talaat Pascha zu töten. Ich habe mir gesagt, ich bin nicht imstande, einen Menschen zu töten. Seit wann wussten Sie, dass Talaat Pascha sich in Berlin befand? Ungefähr 5 Wochen vor meinem Umzug habe ich ihn gesehen. Wo? Er ging mit 2 anderen Männern auf der Straße vom Zoologischen Garten her. Ich hörte, dass in meiner Nähe Türkisch gesprochen und einer der Männer mit Pascha angeredet wurde. Ich drehte mich um und ich sah, dass der Mensch der Talaat Pascha war. Ist bei diesem Kennenlernen sozusagen schon der Gedanke, den Talaat zu töten, in Ihnen aufgetaucht? Der Gedanke ist mir nicht gekommen. Ich habe mich nur schlecht gefühlt. Und es tauchten wieder die Bilder des Massakers vor mir auf. In einem von Talaat unterzeichneten Erlass kommt das Wort vor, der Ort der Verbannung ist das Nichts. Im Sinne dieses Befehls wurde dafür gesorgt, dass von der gesamten Bevölkerung, die aus den ostanatolischen Provinzen nach Süden transportiert wurde, nur etwa 10% am Verschickungsziel ankam. Die übrigen 90% sind unterwegs ermordet worden oder, soweit nicht Frauen oder Mädchen, von den Gendarmen verkauft und von Türken und Kurden verschleppt wurden, durch Hunger und Erschöpfung umgekommen. Die Armenier, die aus Westanatolien, Kilikien und Nordsyrien an den Rand der Wüste befördert wurden, sodass in den Konzentrationslagern nach und nach eine beträchtliche Menschenmenge von einigen Hunderttausend zusammenfloss, sind größtenteils durch systematische Aushungerung und periodische Massaker vernichtet worden. So oft sich nämlich die Konzentrationslager durch neue Züge füllten, so dass für die Menschenmenge nicht mehr ausreichend Raum war, hat man sie truppweise in die Wüste geführt und dort abgeschlachtet. Türken haben erklärt, man sei durch das Beispiel, das die Engländer mit den Buren in Südafrika gegeben hätten, auf den Gedanken der Konzentrationslager gekommen. Angeklagter, haben Sie sich von dem Zeitpunkt an, da Sie Talaat Pascha in Berlin sahen, darauf verlegt, ihn in seinem Tun und Treiben zu beobachten und zu kontrollieren? Nein. Nachdem ich in die neue Wohnung in der Hardenbergstraße gezogen war, wollte ich meine gewöhnlichen täglichen Arbeiten fortführen. Sie waren also imstande, Ihre gewöhnlichen Arbeiten fortzusetzen? Ich habe meine Studien zunächst fortzusetzen versucht. Als ich zu Professor Cassira ging, ist mir sehr schlecht gewesen. Ich war sehr schwach. Ich konnte nicht sehr viel arbeiten. Deshalb habe ich meiner Deutschlehrerin Fräulein Beilenson gesagt, dass ich nicht so weiter lernen könne, dass ich eine Zeit lang Ruhe brauchte. Und in der letzten Zeit habe ich dann nicht mehr gelernt. Angeklagter, wie ist es nun zu der Tat gekommen? Weil es mir die Mutter gesagt hatte. Ich dachte darüber nach. Und als ich Talaat am 15. März gesehen habe... Wo sahen Sie ihn? Ich las in meinem Zimmer und ging dabei auf und ab und sah, dass Talaat herauskam. Sie sahen, dass Talaat herauskam? Ich habe ihn zuerst auf dem Balkon seiner Wohnung gesehen und dann ist er herausgekommen. Als er herauskam, da ist mir wieder der Gedanke an meine Mutter gekommen. Ich habe sie wieder vor mir gesehen. Und ich habe dann den Mann vor mir gesehen, der die Ursache für die Ermordung meiner Eltern, meiner Schwestern und Brüder war. Wussten Sie, dass Talaat Pascha ausgehen würde? Nein. Was haben Sie dann getan? In dem Moment, als er herauskam, habe ich den Revolver genommen, bin hinterhergerannt und habe ihn erschossen. Seit wann hatten Sie den Revolver? Ich hatte ihn 1919 gekauft, als ich in Tiflis war und ihn mitgebracht. Ich hatte damals gehört, dass, wenn die Türken wiederkämen, wieder Massaker stattfinden sollten. Sahen Sie, als Sie heraustraten, Talat Pascha auf der anderen Seite? Ja, in der Richtung nach dem Zoologischen Garten. Näherten Sie sich ihm und gingen dabei über die Hardenbergstraße weg? Ich bin auf der anderen Seite der Straße gelaufen, bis ich auf gleicher Höhe mit ihm war. Dann habe ich diese Straße überschritten und bin zu ihm hingelaufen. Haben Sie ihn angesehen? Zu ihm gesprochen? Angesprochen habe ich ihn nicht, aber auf dem Trottoir bin ich an ihm vorbeigegangen und habe ihn dann erschossen. Sie haben von hinten geschossen? Ja. Haben Sie die Mündung der Pistole an den Kopf herangehalten? Ja. Ganz nahe. Was haben Sie nach der Tat gemacht? Ich weiß nicht, was ich nach der Tat gemacht habe. Sie sind ausgerissen, weggelaufen. Wissen Sie nicht, dass Sie weggelaufen sind? Ich weiß nicht, dass ich weggelaufen bin. Ich habe nur gemerkt, dass Blut fließt und die Leute herumstanden. Das haben Sie also doch gesehen und daraufhin sind Sie weggelaufen. Als ich sah, dass die Leute herumstanden, wusste ich, man würde mich schlagen wollen und bin weggelaufen. Unterwegs sollen Sie den Revolver weggeworfen haben. Ich weiß es nicht. Zeuge Kaufmann Nikolaus Jessen aus Charlottenburg, 40 Jahre alt, evangelischer Religion. Sie waren Augenzeuge. Jawohl. Wollen Sie uns erzählen, was Sie gesehen haben? Es war Dienstag, den 15. März, morgens 11 Uhr. Da ging ich durch die Hardenbergstraße. Vor mir ging ein Herr in grauem Ulster. Er ging langsamen Spazierschrittes. Mit einem Male kam dieser Herr hier, der Angeklagte, in raschen Schritten an mir vorbei, griff in die Tasche. Er nahm den Revolver heraus. Aus welcher Tasche? Ja, so genau weiß ich es nicht. Ich glaube, ja, aus der rechten Brusttasche. Jedenfalls war es eine Pistole. Er nahm sie heraus und schoss aus unmittelbarer Nähe den Herrn in den Hinterkopf, der in dem gleichen Moment nach vorn zu Boden fiel. Die Schädeldecke klappte auf. Der Angeklagte warf den Revolver hin und suchte zu flüchten. Ich rannte dem Angeklagten nach und an der Fasanenstraße habe ich ihn gefasst. Natürlich kam viel Publikum. Die Leute schlugen wie wahnsinnig auf den Angeklagten ein. Ein Herr schlug ihm dauernd mit einem Schlüssel aufs Gehirn. Man rief, haltet den Raubmörder! Ich habe den Angeklagten gleich gefragt, warum er den Mann erschossen hat und ihm auch die Taschen nachgesehen, weil ich befürchtete, er könnte nochmals schießen und dass er vielleicht auch einen Dolch bei sich hätte. Da hat er gesagt, ich, Armenier, der Türke, für Deutschland kein Schade. Dann habe ich den Angeklagten nach der Wache am Zoologischen Garten gebracht. Dort wollte er eine Zigarette rauchen. Es waren dann dort verschiedene Leute, die haben ihn noch einmal gehauen. Wir danken Ihnen für Ihre Aussage. Der Zeuge wird entlassen. Angeklagter, was haben Sie für ein Gefühl gehabt, als Talat Pascha tot war? Als ich zur Polizei gebracht wurde, wusste ich, was geschehen war. Wie dachten Sie nun über die Tat? Ich fühlte eine Zufriedenheit des Herzens. Und wie ist es heute? Ich bin auch heute noch sehr zufrieden über die Tat. Nun wissen Sie aber doch, dass niemand unter normalen Verhältnissen sein eigener Richter sein darf. Auch wenn ihm noch so viel geschehen ist. Ich weiß es nicht. Die Mutter hat gesagt, dass ich Talat Pascha töten muss, weil er schuld ist an dem Massaker. Und meine Seele war so umgewandelt, dass ich nicht wusste, dass ich nicht töten darf. Aber Sie wissen doch, dass unsere Gesetze den Mord verbieten. Es verbieten, einen Menschen zu töten. Das Gesetz kenne ich nicht. Zeugin Frau Christine Tersibashian, 26 Jahre alt. Die Vernehmung erfolgt durch Dolmetscher. Von der Tat wissen Sie nichts? Nein. Ich bitte die Zeugin, über die Gräueltaten zu befragen. Vor allem, ob sie während des Krieges in ihrer Heimat gewesen ist und wo sie gewohnt hat. Ich war in Erzurum in Ostanatolien. Ist das Ihre Heimat? Ja. Haben dort Deportationen stattgefunden? Im Juli 1915 sind die dortigen Bewohner zusammengekommen und man hat gesagt, dass sie die Stadt verlassen müssten. Zuerst hat man die Reichen der Stadt benachrichtigt, durch Gendarmen und Beamte. Und dann hat man gesagt, wir müssten die Stadt verlassen, weil sie zur Kriegszone gehört und die Zivilbevölkerung entfernt werden müsse. Die Reichen der Stadt wurden 8 Tage vorher benachrichtigt, die anderen 1 Stunde vor der Deportation. Nachher hat man gewusst, dass das ein Betrug war und dass nur die armenische Bevölkerung selektiert werden sollte. Ist denn die ganze armenische Bevölkerung mit einem Male aus der Stadt herausgetrieben worden? 4 Gruppen im Laufe von 8 Tagen. Erfuhren die Zurückgebliebenen, was aus den früheren Kolonnen wurde? Nein. Wie sind Ihre Angehörigen umgekommen? Unsere Familie bestand aus 21 Köpfen. Wir hatten 3 Ochsenkarren gemietet und nahmen mit, was wir unterkriegen konnten, Essen und Geld. Wir dachten, dass wir in das 150 Kilometer entfernte Erzincan gebracht würden. Mein Vater und meine Mutter waren mit, 3 Brüder, der älteste 30 Jahre alt, 3 Knaben und das Kleine im Alter von 6 Monaten. Die verheiratete Schwester mit dem Gatten, 6 Kinder, das älteste 22 Jahre alt. Mit eigenen Augen habe ich den Tod von allen gesehen. Nur 3 sind übrig geblieben und gerettet worden. Ich schwöre darauf, dass sie auf Befehl Konstantinopels getötet worden sind. In welcher Weise? Als wir die Stadt verlassen hatten und vor den Toren der Festung Erzurum waren, kamen die Gendarmen und suchten nach Waffen. Messer, Schirme und so weiter wurden uns weggenommen. Von Erzurum kamen wir nach Bayburt. Als wir an dieser Stadt vorbeigingen, haben wir haufenweise Leichen gesehen. Und ich habe mit den Füßen über Leichen gehen müssen, sodass meine Füße mit Blut befleckt wurden. Waren dies Leichen von früheren Gruppen, die aus Erzurum gekommen waren? Nein, diese waren aus Bayburt. Dann kamen wir in Erzincan an. Man hatte versprochen, uns Quartier zu geben, aber wir durften nicht bleiben. Man erlaubte uns auch nicht, Wasser zu trinken. Wir haben sogar die Ochsen hergeben müssen. Diese sind in die Berge getrieben worden. Als wir weitergingen, wurden aus den Gruppen 500 junge Leute herausgesucht. Auch einer meiner Brüder. Es gelang ihm aber zu entfliehen und zu mir zurückzukommen. Ich habe ihn als Mädchen verkleidet, sodass er bei mir bleiben konnte. Die übrigen jungen Leute wurden zusammengetrieben. Was geschah mit den Ausgesuchten? Man hat alle aneinander gebunden und ins Wasser geworfen. Woher wissen Sie das? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Was geschah mit den Zurückbleibenden? Wir haben geschrien und geweint und haben nicht gewusst, was wir anfangen sollten. Man hat uns aber nicht einmal das Weinen erlaubt, sondern uns mit Stichen weitergetrieben. Wer war das? 30 Gendarmen und 1 Abteilung Soldaten. Haben diese dazwischen geschlagen? Ja. Was ist weiter mit Ihren Angehörigen geschehen? Wir sind mit dem, was wir auf dem Rücken tragen konnten, nach Malatya gekommen. Dort hat man uns auf den Berg geführt und hat die Männer von den Frauen getrennt. Die Frauen sind ungefähr 10 Meter weiter von den Männern entfernt gewesen und konnten mit eigenen Augen sehen, was mit den Männern geschah. Was geschah mit den Männern? Man hat sie mit Beilen totgeschlagen und ins Wasser gestoßen. Sind die Frauen und Männer wirklich auf diese Weise ermordet worden? Nur die Männer sind auf diese Weise ums Leben gekommen. Als es ein wenig dunkel geworden war, kamen die Gendarmen und suchten sich die schönsten Frauen und Mädchen heraus und nahmen sie als Frauen zu sich. Es kam auch ein Gendarm zu mir und wollte mich zu seiner Frau machen. Diejenigen, die nicht gehorchen wollten, wurden mit dem Bajonett durchstochen und ihnen wurden die Beine auseinandergerissen. Sogar schwangeren Frauen wurden die Rippen durchschnitten und die Kinder herausgenommen und weggeworfen. Ich beschwöre das. Wie sind Sie gerettet worden? Auch meinem Bruder wurde der Kopf abgeschlagen. Als das meine Mutter sah, fiel sie um und war auf der Stelle tot. Nachher kam auch ein Türke zu mir und wollte mich zu seiner Frau machen. Und da ich nicht darauf einging, nahm er mein Kind und warf es weg. Wie sind Sie dann herausgekommen? Ich sah von weitem Rauch aufsteigen und bin diesem Rauch nachgegangen. Und da habe ich meinen Bruder und seine Frau gefunden, die schwanger war und entbinden sollte. Da wurde gesagt, dass wir noch an demselben Abend den Ort verlassen mussten. Und wir waren gezwungen, die Frau meines Bruders, weil sie schwanger war, zurückzulassen. Sie sind dann in Samsek angekommen. Wie viele Personen waren Sie denn? Rund 600. Und von Ihrer Familie? Der Vater, zwei Brüder und ich selbst. Sie sind also selbst bis Samsek gekommen? Ja. Dort ist der Vater krank geworden. Und es kam der Befehl, dass die Kranken nicht mitgenommen werden dürften, sondern ins Wasser geworfen werden mussten. Darauf wurde mein Vater aus dem Zelt geholt. Nachher hat der Bruder ihn aber wieder zurückgebracht. Er ist noch am selben Abend gestorben. Und die zwei Brüder? Sie blieben am Leben. Und das alles ist wirklich wahr? Ist das nicht Fantasie? Was ich erzählt habe, ist noch viel weniger als die Wirklichkeit. Es war viel schlimmer. Sind Sie nun in Samsek geblieben? Ich konnte nicht in Samsek bleiben. Wir mussten nach Suric gehen. Zuletzt hat man uns alle auf einen Berg getrieben und hat uns noch das allerletzte, was wir hatten, weggenommen. Wen machte man damals für diese Furchtbarkeiten verantwortlich? Es geschah auf Befehl Enver Paschas. Und die Soldaten zwangen die Vertriebenen auf die Knie und sie mussten rufen, es lebe der Pascha. Weil der Pascha ihnen erlaubt hatte, am Leben zu bleiben. Man liest oft, die armenischen Massaker seien eine Folge davon, dass die armenische Kaufmannschaft die Türken ausgebeutet habe und dass die türkische Bevölkerung darüber erbittert, sich spontan gegen die Armenier erhoben hätte. Zunächst ist erwiesen, dass weder die Massaker von 1895-96 noch die letzten Massaker irgendwie in spontanen Volksbewegungen ihren Ursprung gehabt haben. Sowohl damals wie letzthin handelte es sich um administrative Maßregeln der türkischen Regierung. Gerade die armenische Kaufmannschaft der Haupthandelsplätze Konstantinopels, Smyrna, Aleppo ist damals wie jetzt verschont geblieben. Zum Teil wohl auch, weil sie in der Lage war, sich loszukaufen. Dagegen ist die gesamte Bauernschaft von Anatolien, die 80% der armenischen Bevölkerung ausmacht, samt den Handwerkern, die größtenteils Armenier sind, in die Wüste geschickt und vernichtet worden. Der Rest der armenischen Bevölkerung, ca. 250.000 Seelen aus den östlichen Wilayets, ist durch die russische Okkupation der Grenzwilayets von der Deportation verschont geblieben und in den Kaukasus geflüchtet. Die Russen rückten damals bis an das Westufer des Vaansees vor. Als sie später zurückgingen, nahmen sie die Armenier mit. Nicht aus Liebe zu den Armeniern, denn als die Russen wieder in dieselben Wilayets vordrangen, erlaubten sie den armenischen Familien nicht, in ihre Heimat zurückzukehren. Immerhin rettete der russische Vormarsch 250.000 Armeniern das Leben. Der russische Rückzug brachte sie um ihr Land. Sie sitzen noch jetzt im Kaukasus auf einem viel zu engen Gebiet und haben jahrelang Hunger gelitten und große Not erduldet. Hierauf wird der armenische Bischof Grigoris Balakian, Monsignore, vernommen, der aus Manchester zur Verhandlung nach Berlin gekommen ist. Der Zeuge ist 42 Jahre alt und gehört zur armenischen Nationalkirche. Monsignore, als Sie damals in Changere waren, sind Sie mit einem Ihrer Professoren zum Wali der Provinz Osmanie, dem Vizegouverneur Asaf Bey, gegangen und haben ihn ersucht, etwas für Sie zu tun. Hat Ihnen nicht der dortige Wali Asaf Bey eine Depesche gezeigt, wonach Talaat Pascha eine bestimmte Frage an diesen Wali gerichtet hatte? Als ich mit dem Herrn Kelikyan, Chefredakteur der türkischen Zeitung Sabat, sprach, sagte er mir, wollen Sie nicht mit mir einen Besuch bei dem Vizegouverneur Asaf Bey machen? Ich sagte, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns verstecken und nicht zeigen. Er sagte, nein, haben Sie keine Angst. Er ist mein Schüler und küsst mir die Hände und er zeigt mir große Ehre. Wir haben also den Besuch bei Asaf Bey gemacht. Er empfing uns mit großer Höflichkeit. Wir fragten, was wir machen könnten, um uns nach Konstantinopel zu retten. Er erwiderte, lieber Lehrer, was Sie tun wollen, machen Sie schnell. Nachher wird es zu spät sein. Wir wussten nicht, ob es in Kleinasien schon Massaker gegeben hat. Wir wussten nicht einmal, was 2 Stunden weit von uns passierte. Asif Bey sagte, ich darf nichts sagen, aber Sie, Herr Kelekian, sind mein Lehrer. Und zu mir gewendet, Sie sind ein Geistlicher. Sie waren das Geheimnis. Ich habe großes Vertrauen in Ihren religiösen Stand. Ich werde Ihnen eine Depesche zeigen. Das Telegramm lautete ungefähr in diesem Sinne. Telegrafieren Sie uns direkt, wie viel von den Armeniern schon tot und wie viel noch am Leben sind. Minister des Innern, Tanan. Ich habe zuerst nicht verstanden, was das bedeutet. Es war mir unmöglich zu denken, dass ein ganzes Volk vernichtet werden sollte. Das ist in der Geschichte noch niemals vorgekommen. Herr Kelekian fragte Asif Bey, was bedeutet das? Ich verstehe es nicht. Das Telegramm, erwiderte Asif Bey, bedeutet, worauf warten Sie? Beginnen Sie mit der Vernichtung. Herr Kelekian fing an zu weinen und sagte, ich habe meine Kinder noch nicht so weit gebracht, dass sie allein im Leben stehen können. Es bleibt uns nichts weiter übrig, als dass Sie, er meinte mich, mit mir in die Kirche gehen und mir das Sakrament geben. Asif Bey sagte, versuchen Sie binnen 2 Wochen in Konstantinopel zu sein. Ich bin nur noch 15 Tage im Amt. Ich will nicht am armenischen Massaker teilnehmen, weil die Zeit kommen wird nach dem Krieg, in der die verantwortlichen höheren Personen ins Ausland fliehen. Und dann wird man uns für dieses Massaker verantwortlich machen und uns vielleicht hängen lassen. Welche Unterschrift war unter der Depesche? Die Unterschrift des Telegramms war Talaat. Das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Ist Ihnen bekannt, Herr Zeuge, dass bei den Armeniern das Wort des Talaat umhergeht? Ich habe für die Lösung der armenischen Frage an einem Tage mehr getan als früher Sultan Abdulhamid in 30 Jahren. Nicht nur in 30 Jahren, sondern Talaat hat getan, was in 500 Jahren nicht geschehen ist. Als ich 1915 in Çankırı war und im September ganz Anatolien von den Armeniern geräumt worden war und man die Armenier totgeschlagen hatte, kam von Erzurum, von der russisch-türkischen Kriegsfront, ein Major nach Çankırı, der von da nach Konstantinopel weiter wollte. Dieser sagte uns mit großem Stolz, was alle unsere früheren Sultanen nicht getan haben, haben wir getan. Wir haben ein historisches Volk binnen 2 Monate umgebracht. Weitere Fragen an den Zeugen werden nicht gewünscht. Die Verhandlungen des Kriegsgerichts 1919 in Konstantinopel bringen nach dem Bericht des Journal Officiel den Beweis, dass die Verschickung vom Jungtürkischen Komitee beschlossen wurde und dass Talaat Pascha, die Seele des Komitees und ihr stärkster Mann, die Ausrottung befohlen und nichts getan hat, um ihre Schrecken zu mindern. Dafür kann der aktenmäßige Beweis geführt werden, aufgrund deutscher und türkischer Dokumente. Sachverständiger Schriftsteller Dr. Johannes Lepsius, 62 Jahre alt, evangelischer Religion. Alles, was ich Ihnen hier gesagt habe, ergibt sich auch aus den Dokumenten, die ich aus den Akten der kaiserlichen Botschaft und des Auswärtigen Amtes herausgegeben habe. Es sind dies vornehmlich Berichte der deutschen Konsulate im Inneren und der deutschen Botschafter in Konstantinopel. Diese Vernichtung hat in Tausenden und Zehntausenden von Fällen die Formen angenommen, von denen Sie eben aus dem Munde von Augenzeugen gehört haben. Dr. Lepsius, man hat früher gehört, der Grund der Vernichtung sei der, dass die Türken Mohammedaner und die Armenier Christen seien und dass der Hass hunderte von Jahren zurückliege. Die fantastische Idee, ein pan-türkisches, pan-islamisches Reich zu schaffen, in dem es für Christen keinen Platz gäbe, geht erst auf das Jungtürkische Komitee für Einheit und Fortschritt und auf Enver Pascha zurück. Also wie man alldeutsch oder allrussisch oder alltürkisch sagt, wollte man alles vernichten, was nicht rein türkisch war? Ja. Ist es nicht so? Die Armenier waren das letzte unterdrückte Christenvolk, auf dessen Gebiet und auf dessen Beherrschung die Türkei noch rechnen konnte. Alle Balkanvölker und die anderen früher von der Türkei beherrschten Völker hatten sich der Reihe nach erhoben und sich von der türkischen Oberherrschaft befreit. Um zu verhindern, dass es auch die Armenier tun, wurde deren Vernichtung beschlossen. Ist diese Ansicht richtig? Ja. Wir danken Ihnen für Ihre Aussage. Dr. Lepsius wird aus dem Zeugenstand entlassen. Wenn auch an den Angeklagten weiter keine Fragen zu stellen sind, soll, bevor wir zum Schluss der Beweisaufnahme kommen, noch der den Angeklagten behandelnde Arzt Professor Dr. Kassierer vernommen werden. Sachverständiger Professor Dr. Richard Kassierer, 43 Jahre alt, jüdischer Religion. Ich habe den Angeklagten am 5. und 18. Februar diesen Jahres in meiner Sprechstunde gesehen, in Gesellschaft eines Herrn, den ich hier als den Herrn Apelian wiedererkannt habe. Ich hatte damals den Eindruck, dass es sich um eine Epilepsie handle. Ich habe dem Angeklagten ein Medikament gegeben, von dem ich übrigens wusste, dass es seine geistige Tätigkeit behindert. Er ist müder geworden als vordem und hat wohl zum Teil deshalb seine Stunden aufgeben müssen. Inzwischen aber habe ich die Ansicht, dass es sich nicht um epileptische, sondern um psychasthenische Anfälle handelt. Das sind Anfälle, die nicht durch körperliche Reize im Gehirn verursacht sind, sondern durch starke seelische Erschütterungen. Ich möchte daher sagen, dass ein Affektepileptiker wie der Angeklagte unter dem Zwange solcher Vorstellungen nicht im Besitze der freien Willensbestimmung ist und komme daher auch nicht zu dem Ergebnis wie Herr Kollege Stürmer. Vielmehr möchte ich die Frage, ob die Bedingungen des Paragraphen 51 zutreffen und die freie Willensbestimmung des Angeklagten ausgeschlossen gewesen ist, bejahen. Ich käme dann dazu, nach Schluss der Beweisaufnahme, die von mir entworfenen Fragen zu verlesen. Erstens, ist der Angeklagte Soromon Telajan schuldig, am 15. März 1921 in Charlottenburg vorsätzlich einen Menschen, den Talaat Pascha, getötet zu haben? Das ist die Frage nach Totschlag. Nun die Frage nach Mord, zum Ausdruck gebracht in einer Frage unter Nummer 2, die aber nur zu beantworten ist, wenn die Frage zu 1 bejaht wird. Hat der Angeklagte die Tötung mit Überlegung ausgeführt? Nun kommt Frage 3. Nur zu beantworten, wenn die Frage zu 1 nach Totschlag bejaht, zu 2 Ausführung mit Überlegung aber verneint ist. Sind mildernde Umstände vorhanden? Ergänzungen zu dieser Fragestellung werden nicht beantragt. Und der Herr Vorsitzende erteilt dem ersten Staatsanwalt das Wort zur Schuldfrage. Der Herr Staatsanwalt beendet sein Plädoyer mit folgenden Worten. Meine Herren, das kommende Strafgesetzbuch sieht für den Mord die Todesstrafe vor. Aber es gewährt mildernde Umstände und ermöglicht so, in Fällen, bei denen solche mildernden Umstände vorliegen, nicht auf Todesstrafe, sondern auf Freiheitsstrafe zu erkennen. Das bisherige Gesetz kennt diese mildernden Umstände beim Mord nicht. Und ich kann es verstehen, dass es manchem hart erscheinen wird, wenn ich genötigt bin, den Schuldigspruch wegen Mordes zu beantragen. Aber, meine Herren, man darf auch nicht nur den Täter im Auge haben. Man muss schließlich auch das Opfer sich ansehen. Man muss doch auch überlegen, dass hier ein Mann aus dem Leben gerissen worden ist, der noch im kräftigsten Mannesalter stand, dessen Tod beklagt wird von seiner Witwe und seinen Angehörigen und der, jedenfalls bei seinen Volks- und Glaubensgenossen, in dem Rufe eines großen Patrioten und eines ehrlichen Mannes gestanden hat. Und ich muss wiederholen, durch die Beweisaufnahme ist nicht der geringste Anhalt erbracht, dass Talaat Pascha der moralische Urheber jener Verbrechen gewesen ist. Ich beantrage daher, meine Herren Geschworenen, die an Sie gestellten Fragen im Sinne des Schuldigspruchs auf Mord zu bejahen. Daraufhin wird dem ersten Verteidiger das Wort zur Schuldfrage erteilt. Der Herr Verteidiger schließt sein Plädoyer mit folgenden Worten an die Herren Geschworenen. Meine Herren, ich habe die feste Überzeugung, dass Sie, ehe ich ein Wort nur gesprochen habe, schon der Meinung waren, es ist nicht dargetan, dass der Angeklagte Herr seiner freien Willensbestimmung gewesen ist. Sie können nicht finden, dass Telajan verantwortlich war. Er handelte, wie er musste. Er tat, was er nicht lassen konnte. Ob sie diesen Zwang, dem er folgte, mehr als einen dämonischen oder einen sittlichen, als einen erhabenen oder einen auf krankhafter körperlicher, auf somatischer oder auf affektepileptischer Grundlage entstandenen Zustand erklären wollen. Ich finde, dass diese Erwägungen im Einzelnen ja natürlich angestellt werden sollen und müssen. Aber nachdem sie angestellt sind, wird es notwendig sein, sich auf den ganzen Zusammenhang der Dinge wieder zu besinnen und sich zu fragen, was wirkt das Urteil? Was wirkt es? Nicht etwa politisch oder sonst augenblicklich irgendwo, sondern was wirkt es im Sinne der höheren Gerechtigkeit? Was wirkt es im Sinne derjenigen Güter, für die wir leben, für die zu leben das Leben lebenswert macht? Aber gestatten Sie mir nun doch eins zu sagen, wozu mich der Herr erste Staatsanwalt angeregt und genötigt hat. Während des Krieges in der Türkei haben die militärischen und anderen Organe Deutschlands draußen und hier in einer an die Grenze des Zulässigen heranreichenden Weise die armenischen Gräuel verschwiegen und verdeckt. Gewiss, man hat sich einigermaßen bemüht, diese Gräuel abzustellen. Aber die türkische Bevölkerung hat sich gesagt, es ist unmöglich, dass das ohne den Willen der Deutschen geschieht. Die Deutschen sind ja doch stark. Wir Deutsche sind also im Orient und in der ganzen Welt für die armenischen Gräuel mitverantwortlich gemacht worden. Wenn es heißen wird, Soromon Telerjan ist freigesprochen, dann wird diese Auffassung in der Welt nicht aufrechterhalten bleiben. Die Welt wird den Freispruch als einen Akt wahrer, höherer Gerechtigkeit begrüßen. Der Herr Vorsitzende erteilt den Geschworenen darauf die Rechtsbelehrung und bittet sie im Anschluss an die Beantwortung der ihnen vorgelegten Fragen heranzutreten. Nach einstündiger Beratung verkündet der Obmann der Geschworenen: Auf Ehre und Gewissen bezeuge ich als den Spruch der Geschworenen, ist der Angeklagte Soromon Telerjan schuldig, am 15. März 1921 in Charlottenburg vorsätzlich einen Menschen, den Talaat Pascha, getötet zu haben? Nein. Otto Reinicke, Obmann der Geschworenen. Dann wird folgendes Urteil verkündet. Der Angeklagte wird auf Kosten der Staatskasse freigesprochen. Nach dem Wahlspruch der Geschworenen ist der Angeklagte wegen der ihm zur Last gelegten Straftat nicht schuldig. Ferner wird der Beschluss verkündet, der Haftbefehl gegen den Angeklagten wird aufgehoben. Soromon Telerjan war Mitglied des geheimen Taschnaken-Sonderkommandos Vresh, das an jenen Jungtürken die Todesstrafe vollstreckte, die sich ihrem Todesurteil in der Türkei durch die Flucht ins Ausland entzogen hatten. Bereits 1919 hatte Telerjan in Konstantinopel den armenischen Denunzianten Mkretschjan erschossen. Mkretschjan hatte die Liste mit den Namen der armenischen Intellektuellen und Politiker an die Türken weitergegeben, die am 24. April 1915 in Konstantinopel verhaftet und deportiert worden sind. Nach seinem Freispruch ging Soromon Telerjan in die USA, heiratete, wurde Vater eines Sohnes und einer Tochter und starb 1960 im Alter von 64 Jahren. Die sterblichen Überreste von Talaat Pascha wurden im März 1943 von Berlin nach Istanbul überführt, wo sie in Anwesenheit des damaligen deutschen Botschafters Franz von Papen auf dem Freiheitshügel feierlich beigesetzt wurden. bis auf den heutigen Tag leugnet die Türkei den Genozid am armenischen Volk. Der Prozess Talat Pascha. Hörspiel von Kai Green. Die Personen und ihre Sprecher waren: Angeklagter Soromon Telayan, Jens Wawrczyk. Vorsitzender Dr. Lehmberg, Jürgen Hensch. Staatsanwalt Gollnick, Klaus Barner. Verteidiger Dr. von Gordon, Traugott Bure. Gerichtsschreiber Warmburg, Frank Stöckle. Sachverständiger Dr. Lepsius, Dieter Mann. Zeugin Terzi Başyan, Astrid Meierfeld. Talat Pascha, Gerd Andresen. Ferner wirkten mit Klaus Beusen, Charles Wirz, Marius Marx, Rainer Bock, Torben Kessler und Horst Hildebrandt. Ton Daniel Sänger, Schnitt Judith Rübenach, Regieassistenz Iris Drögekamp, Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandradio Berlin 2001. Dramaturgie Ursula Ruppel.